Peter Landstuhler, Folge 48 unterwegs Feed, ist jetzt der 15. August, Dienstag. Hier ist Feiertag in Österreich und auch Bayern und alle Katholische. Und zwar Maria Himmelfahrt. Ich melde mich live vom Dorffest in Tannheim. Ja, also hier auf der linken Seite ist das Zelt. In 10 Meter vor mir sind Bierbänke mit Touristen und Einheimischen noch voll besetzt. Geradeaus ist die Hüpfburg oder Fesches Marble mit Dekolleté und ein paar Touristen, die mich gerade beobachte. Lass mal kurz so, welchen Blick ich habe. Hol euch noch mal kurz ab. Jetzt habe ich schon angedeutet. Diese Tour ist dem Thomas gewidmet. Thomas hat mir ja auch Tannheimer Tal so ein paar Touri-Trips gegeben. Das heißt, nachdem ich die letzte Folge auf dem Weg eingesprochen habe, bin ich dann noch zum Adlerhorst gefahren. Das ist so ein Ausflugslokal mit Blick auf Tannheimer See. Auf Haldensee. Und entschuldige mich schon mal für Unpässlichkeiten. Ja. War sehr dehydriert heute. Ja. Hab schon ein paar Bier hinter mir. Und auch schön Sparbrötchen-Style. Noch ein paar Infos für euch. Aber das kommt später. So, das heißt, nachdem ich auf dem Adlerhorst war, habe mir ein Skiwasser-Himbeer und einen Kuchen gegönnt, bin ich dann wirklich noch runtergefahren zum Haldensee und dann gleich wieder nur auf den nächsten Berg zu fahren. Und zwar war das die Gradner-Kramer-Odenalpe. Die liegt auf 1726 Meter. Wir können auch mit dem Sessellifter hochfahren und dann vielleicht noch mal so 200 Meter hoch. Aber ich bin natürlich direkt hochgezogen. Ein paar Entfetter haben es schon mitgekriegt. Und auch die Mountainbike-Jungs haben natürlich mal wieder beim Hochfahren ein paar Videos aufgesprochen. Weil war zwar schon steil, aber wer mich kennt, weiß ja, ich fahre nicht pulsmäßig nicht ganz ans Limit. Also ich gucke immer so, dass ich, was weiß ich, 144er Puls habe und dass ich eigentlich noch babbeln kann. Und wenn es halt zu krass wird, halte ich einfach an. Und momentan bin ich Gott sei Dank wirklich so trainiert. Wir müssen euch so vorstellen, es dauert vielleicht noch keine Minute und dann habe ich wieder einen normalen Puls von 100 und dann geht es auch gleich wieder weiter. Aber diesmal konnte ich relativ gut durchziehen. Bevor wir praktisch auf dieser Gradner-Krämer-Odenhalbhütte sind, was also wirklich eine Almhütte ist mit Viehwirtschaft, wo man auch schön Milch kriegt, Rohmilch, gibt es auch noch so zwei kommerzielle Hütte, aber wenn ich nicht unbedingt Durst und Hunger habe, lasse ich die normalerweise eigentlich immer aus. Dort habe ich mir dann 2,5 Liter Rohmilch reingezogen und eine Gulaschsuppe, bevor das Wetter umgeschlagen ist. Ich habe jetzt einen Einheimischen heute getroffen, der meint, oh, so Rohmilch wäre nicht ohne. Also die kann einem auch mal relativ schnell nachgehen, aber irgendwie vertraue ich die gut. Aber habe dann doch ein bisschen gedacht, ein bisschen vorsichtig und habe halt nicht noch den dritte halbe Liter Milch getrunken. Aber auf so einer Alm, so ein Liter Milch brauche ich doch schon, bis ich da oben bin. Oben bin ich dann doch noch spontan zum Vieles Alpsee gefahren. Das sind dann nochmal eine Viertelstunde, nochmal so 6 Kilometer, um mich nochmal mit dem Lars zu treffen, also Lars und Familie. Ach, hier schöner Gruß. Wir haben nämlich in der Gruppe festgestellt, als er auch ein Bild gepostet hat, dass wir eigentlich relativ im selben Tal wohnen. Also er wohnt noch ein bisschen weiter im Oberjoch, aber da komme ich gleich noch dazu. Wie gesagt, noch schnell zum See geradelt, haben wir noch eine Runde gedreht, ein paar Fotos gemacht, uns nett unterhalten. Und dann war es aber leider schon ein bisschen dunkel. Deshalb musste ich dann, weil ich auch kein Licht an meinem Fahrrad habe, musste ich dann nochmal ordentlich reintreten. Und wie gesagt, war dann auch relativ zügig in Tannheim. Habe noch kurz auf den Lars gewartet, weil der hat sich natürlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h gehalten. War auch noch relativ lustig. Als Abendessen gab es dann bei mir Tiroler Schüttelbrot und noch Kaminwurzel, aber hat mich irgendwie nicht glücklich gemacht. Also diese ganze Gewürze, Anis und was da drin ist, schmeckt mir irgendwie nicht. Ganz kurz habe ich ganz vergessen, am Anfang war das Tiroler Lied, die Tiroler Hymne, und da sind auch ein paar aufgestanden und haben mitgezogen. Das war praktisch hier im Festzelt gewesen. Jetzt heute ist ja Dienstag. Dienstag habe ich mir noch als Tour vorgelegt, auf die Alperne Alm zu fahren. Das sind so 454 Höhenmeter. Dort hatte ich auch wieder zweimal Milch und habe mich sehr nett noch mit einem Einheimischen unterhalten, der auch so ein bisschen Lebensstory so ein bisschen gemacht hat und dass er halt in den Bergen aufgewacht ist und hat mir noch so ein paar Tourtipps gegeben und so. War wirklich ein nettes Gespräch. Bin dann praktisch wieder zu meinem Lieblingssee gefahren. Das ist der Hofersee. Habe ich euch ja schon mal erzählt. Auf jeden Fall ein Tipp. Ist so ein bisschen Natursee. Also ohne Almbewirtschaftung kommen dann zwar schon ein paar Leute hin, aber das verteilt sich relativ gut dort. Ja, waren halt ein paar Hunde, die halt im See gespielt haben. Und die anderen Touris waren wieder da, die sich da mit ihrem Floß da immer vergolten. Ja, war so Stunden gewesen. Denk auch mal, deshalb habe ich jetzt eine sehr gute rote Gesichtsfarbe. Aber war ganz gut. Eigentlich wollte ich dann noch zu einer anderen Hütte fahren. Das wären noch mal 500 noch was Höhenmeter gewesen. Aber ich glaube, heute habe ich irgendwie so ein bisschen den Spaß verloren. Denk mal, ach, noch mal so Berghochquäle, irgendwie kein so Bock. Deshalb dachte ich, ach komm, fahre ich ein bisschen eben. Und du, und kaum war ich eben gewesen, war ich auf einmal in Oberjoch. Das ist schon in Deutschland, das ist das, wo der Lars wohnt. Und habe noch kurz angeschrieben, was spontan da war, hat aber nicht geklappt. Ja, und dann musste ich dann natürlich noch mal meine Energiereserve ein bisschen auffüttern, weil bis dorthin hatte ich ja nur gutes Frühstück, 5 Belgier Eis und, gutes Frühstück und 2 halbe Liter Milch. Und dann dachte ich, ach hier, sind wir noch 5 Belgier Eis. Ja, und nach den 5 Belgier Eis ging es dann wieder die 12 Kilometer Richtung Tannheim. Das heißt, auch heute habe ich 33 Kilometer, 850 Höhenmeter. Ja, also auch wieder gut was gemacht. Und dann dachte ich, ach, wo essen wir dann heute? Heute essen wir auf dem Dorffest. Dann habe ich mich fein angezogen, habe mein Fahrrad geschnappt, bin aufs Dorffest gefahren, habe dann am ersten Bierständchen angehalten, wo ich ein Weizenbier trinken wollte. Und das Weizenbier gab es nicht. Und dann waren sie hier irgendwie total geschockt, dachten so, oh, der Touri kriegt jetzt kein Weizenbier, jetzt gibt's hier Drama. Also ich weiß nicht, manche Touris scheinen nicht so flexibel zu sein. Habe ich auch später in der Essensschlange gemerkt, die Leute haben doch Urlaub, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Auf jeden Fall habe ich dann direkt auf Radler umgesprengt, war 3 Euro für 0,4. Ja, schön Bierchen getrunken, bin dann ins Festzelt, hab mal geguckt, was gibt's zu essen. Hab dort geguckt, Schnitzelbrötchen. Dachte ich, oh ja, große Schnitzel, das lohnt sich. Habe ich mal ein Schnitzelbrötchen für 5,60 geholt und noch ein Radler. Und dann habe ich festgestellt, oh, der Radler ist ein guter Deal, weil das kriegst du für 3 Euro 0,5 Liter. Ja, während aber beim Schnitzelbrötchen ist nur ein halbes Schnitzelbrötchen gab. Gut, Schnitzelbrötchen gegessen, Bier getrunken. Dann dachte ich immer, ich habe doch hier ein Butsche gesehen. Und für das, dass du hier weder ein Chinesisch noch ein Dönermann, dachte ich, ich muss doch mal gucken, was das ist. Und jetzt lachen nicht, es war ein Dönermann. Also jetzt bin ich noch 50 Meter weiter zum Dönermann. War noch so ein älteres Ehepaar hinten dran. Ja, die sind hinten dran. Ich habe Döner bestellt, die Currywurst mit Pommes. Und der war so ein bisschen älterer Türke, der uns dann natürlich bedienen wollte und so. Ja. Und der hat natürlich dann direkt gesagt, wollen Sie hier sitzen? Und irgendwie, ich fand es einfach so Running Gag, ob die jetzt zusammen sitzen wollten oder nicht. Ihr kennt mich, jo. Dachte ich, komm, die haben es verdient. Also haben wir zusammengesetzt, haben uns aber wirklich nett unterhalten. War eigentlich ganz cool gewesen. Ja, ich habe Döner gegessen, die Currywurst mit Pommes. Jo, und natürlich hat es die auch gestört. Dass es Essen, dass große Schlangen war und irgendwie es nichts Gescheites zu essen gab oder so. Ja, haben wir dann wirklich beim Döner gesessen und haben noch ein bisschen erzählt. Ja, war ganz lustig gewesen und da habe ich ihm halt noch ein bisschen Trinkgeld gegeben, dann ist er ausgeflippt, weil er noch wahrscheinlich sonst kein Trinkgeld kriegt. Und da hat er uns noch Baklava gegeben und er wollte uns wahrscheinlich noch in sein Gebet einschließen oder so. War relativ lustig. Was noch eine geile Geschichte war, und zwar, ihr müsst es euch so vorstellen, auf der Straße zum Fließalpsee ist rechts, die Kinder machen Krach, die werden gleich abgeklatscht, ist praktisch rechts eine Pension und links war praktisch, sagen wir mal so 20 Meter breit, eine Grünfläche. Ja, und da musste er einfach hingegangen sein, hat den Zaun weggemacht, hat vielleicht 4 oder 5 Meter Platte gelegt. Dort steht im Hintergrund Imbisswagen, also Dönerwagen, Vorne dran hat er Sitzgelegenheiten und was ich noch interessiert habe, dieser Dönerwagen hat sogar angeschlossen Toilette für Damen und Frauen. Das ist wahrscheinlich so Auflage. Ja, wie gesagt, war Döner ganz normal, war gut, war große Portion und so, war echt okay. Den anderen nachgesagt, Currywurst mit Pommes waren gut. Und dann kamen auf einmal ein paar Kinder und die haben dann wirklich ihr Fahrräder auf die Straße gestellt, ja, obwohl er praktisch innen drin hat er eigentlich einen Fahrradständer. Auf einmal kommt da so ein Autofahrer, guckt ganz dumm, riecht sich irgendwie auf, sagt aber nichts, fahrt vorbei. Ja. Und ich wusste genau, das ist irgend so ein komischer Nörgler oder so, der kommt doch jetzt bestimmt gleich vorbei und macht ein Foto. Und ihr wisst, was passiert ist. Der Typ kommt vorbei, macht ein Foto, guckt dumm, ich halte mein Handy hoch, mache ein Foto, ja. Dann mach so Bewegung, dass ich jetzt sein Nummernschild aufschreibe, macht er voll das Burnout und zieht ab. Hat er sich echt erwischt gefühlt. Ja, was war noch viel lustiger da dran? Ja, er muss halt auch noch mal vorbei. Und da war er wirklich noch so peinlich, ja, und ist dann wirklich noch durch so komischer Feldweghaus rumgefahren. Da bin ich natürlich auch aufgestanden und habe ihn gewinkt, ja, gewunken, ja. Immer hier Premium, ne, wie ich sage, das Top-Podcast, muss man hier auf Aussprache antworten. Bin mal gespannt, ob das jetzt so viel Atmo ist mit den Kiddies hier. Aber da auch vorne müsst ihr noch gut haben, müsst rausmachen. Ansonsten habe ich schon mindestens die Aufmerksamkeit von 6 Tischen und 25 Leuten gemacht, weil ich jetzt hier so schön entspannt mit meinem Bier sitze, ja, und ends abmache. Oh, heute höre ich viel Early Birds nochmal nach. Gruß an den Marc Litz, habe auch heute fleißig alle Episoden vom Podcast, also Brombeerfalter und der Ralf Meyer gehört. War auch schön berichtet, war auch wieder dabei. Und deshalb, ich habe wirklich eine Humpe, 0,5 auf euch. Achtung! Ja, Bierschlürfe bringt nichts, ist auch ziemlich kalt. Also temperaturmäßig haben sie es richtig gut drauf. Ja, also wie gesagt, jetzt sitze ich hier noch ein bisschen am Dorffest. Die Musi spare ich euch, weil das sind irgendwie, da kommt dann Andrea Berg und was weiß ich für Schlager, aber den Leuten gefällt's. Und wer zahlt, macht die Musik, oder wie heißt das Sprichwort? Und ja, deshalb ist jetzt 7:30, ich trinke noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie viel Promille man da mit dem Fahrrad haben kann, aber ich denke mal, ein Bier geht noch. Ist noch ein schöner Sommertag, lass ich noch ein bisschen ausklinken. Und dann mache ich die Folge mal zu. Und ich denke mal, sie müsste sogar noch für Auphonic-Guthabe reichen. Alles klar, bis dann. Servus. Also wie gesagt, Tourwidmung war für den Thomas. Und ach, dann kriegt der Thomas heute eine Doppeltourwidmung. Normalerweise bin ich hier fast aus dem Rhythmus. Hätte ich ja normalerweise noch eine andere Tourwidmung machen. Nein, Thomas kriegt hier heute die Doppeltourwidmung. Gut, alles klar. Bis dann, ich mache mal Schluss. Servus.